Tränen können nicht zu zählen sein. Meine Seufzer, meine Tränen können nicht zu zählen sein. Meine Seufzer, meine Tränen können nicht zu zählen sein. Meine Seufzer,